Seine eigene Erfindung nicht. Er hat es auch aus anderen Büchern extrahiert. Ja, ja, das glaube ich gern. Aber er versichere sich, dass ich mehr von ihm weiß, als er sich einbildet. Aber Herr Pfarrer... Der Herr ist frisch und jung. Er ist müßig und schön, er lebt ohne Sorg und, wie ich vernehme, in allem Überfluss. Darum bitte und ermahne ich ihn im Herrn, dass er bedenken wolle, in was für einem gefährlichen Stand er sich befindet. Er hüte sich vor dem Tier, das zöpfert, will er nicht anders sein Glück und Heil beobachten. Der Herr möge zwar gedenken, was geht's den Pfaffen an, was ich tue und lasse, oder was hat er mir zu befehlen? Du hast's erraten. Es ist wahr, ich bin ein Seelsorger. Aber, Herr, seid versichert, dass mir eure zeitliche Wohlfahrt aus christlicher Lieb so hoch angelegen ist, als ob ihr mein eigener Sohn wäret. Ach, der Alte macht mich ungeduldig. Ich möchte ihn widersprechen. Mein getreuer und väterlicher Rat wäre, ihr leget eure Jugend und eure Mittel, die ihr hier so unnütz verschwendet, zum Studieren an. Aber ich will das Lob, dass ich ein feiner Mensch wäre, nicht verlieren. Damit ihr heute und morgen beides, Gott und den Menschen und euch selbst, bedient sein könnet. Und ließet das Kriegswesen, zu welchem ihr, wie ich höre, so große Lust traget, sein, wie es ist. Ich bedanke mich sehr für erwiesene Treuherzigkeit und werde des Herrn Pfarrers einraten, bedenken. Ach, was geht's den Pfaffen an, wie ich mein Leben anstelle? Und die nunmehr gekosteten Liebeswollüste will ich nicht mehr entbehren. Ach, Herr Pfarrer, es hat mir seit Hero auch schon in Soest ein solcher englischer Ratgeber gemangelt, wie ich einen an meinem hochgeehrten Herrn Pfarrer angetroffen habe. Ach, wenn nur der Winter bald vorüber wäre, dass ich fortreisen könnte. Herr, seid mir doch mit gutem Rat förderlich, auf welche Akademiam ich mich begeben sollte. Oh, was mich anbelangt, so habe ich in Leiden studiert. Aber ihm rate ich nach Genf, weil er der Aussprache nach ein Hochdeutscher ist. Jesus Maria, Genf ist weiter von meiner Heimat als Leiden. Was? Vernehme ich? Ich höre wohl, der Herr ist ein Papist. Oh mein Gott, wie finde ich mich betrogen? Wieso? Wieso, Herr Pfarrer, muss ich darum ein Papist sein, weil ich nicht nach Genf will? Oh nein, sondern daran höre ich's, weil ihr die Mariam anrufet. Sollte in einem Christen nicht gebühren, die Mutter seines Erlösers zu nennen? Das wohl, aber ich ermahne und bitte ihn so hoch, als ich kann, er wolle Gott die Ehr geben und gestehen, welcher Religion er beigetan sei. Denn ich zweifle sehr, dass er dem Evangelio glaube, weil er das verwichene Fest der Geburt Christi weder bei uns noch bei den Lutherischen zum Tisch des Herrn gangen. Wenn ich kein Christ wäre, so würde ich mich nicht so oft in der Predigt haben eingefunden. Im Übrigen aber gestehe ich, dass ich weder petrisch noch paulisch bin, sondern allein simpliziter glaube, was die 12 Artikel des allgemeinen heiligen christlichen Glaubens in sich halten. Mein Gott! Wie kann ein sterblicher Mensch, der entweder verdammt oder selig werden muss, immer mehr so keck sein? Herr Pfarrer, es muss unumgänglich eine Religion Recht haben und die beiden anderen Unrecht. Sollte ich mich nun zu einer ohne reiflichen Vorbedacht bekennen, so könnte ich ebenso bald eine Unrechte als die Rechte erwischen, so mich hernach in Ewigkeit reuen würde. Zudem sind noch mehr Religionen als die Armenier, Abessinier, Griechen, Georgianer. Der Herr steckt in einem großen Irrtum, aber ich hoffe zu Gott, er werde ihn erleuchten und aus dem Schlamm helfen. Zu welchem End ich ihm unsere Konfession inskünftig dergestalt aus der Heiligen Schrift bewähren will, dass sie auch wieder die Pforten der Hölle bestehen solle. Ach, Herr Pfarrer, dessen werde ich mit großem Verlangen gewärtig sein. Wenn du mir nur nichts mehr von meinem Liebchen vorhältst, so bin ich mit deinem Glauben wohl zufrieden. Ja, hierbei kann man sehen, was für ein gottloser, böser Bub er damals gewesen, der nur sein ruchloses Leben ungehindert leben wollte und gedachte, Bis du mit deinen Beweistümern fertig bist, so bin ich vielleicht, wo der Pfeffer wächst. Gegenüber meinem Quartier wohnte ein Obristleutnant im Wartestand. Der hatte eine überaus schöne Tochter, die sich ganz adlig trug. Ich schenkte ihr manch liebreichen Blick. Sie wurde mir aber so fleißig verhütet, dass ich kein einzig Mal mit ihr zu reden kommen konnte. Wenn wir in oder aus der Kirch gingen, nahm ich die Zeit fleißig in Acht, mich ihr zu nähern, dass ich oft ein paar Seufzer anbrachte, dass ich meisterlich konnte, ob sie zwar alle aus falschem Herzen gingen. Ich musste mir einbilden, dass sie sich nicht so leicht wie eine schlechten Bürgerstochter verführen lassen würde, aber meine Begierden nach ihr wurden desto heftiger. Dann aber konnte mein Simplicius dem Vater des Mädchens einen Dienst erweisen. Er wurde eingeladen und das Mädchen begann Gefallen an dem reizenden Besucher zu finden, versagte ihm aber das Letzte. Selbst als er sich eines Nachts in der Liebsten Bett fügen konnte. Man tauschte Küsse, aber etwas Ungebührlicheres wurde nicht begangen, weil ihr Absehen einzig und allein auf Ehe und Ehestand gegründet war. Simplicius schlief ermüdet vor Unmut neben ihr ein, wurde aber morgens um 4 unsanft geweckt. Ah! Was ist das? Ein Pistol! Vater, nein! Herr Obristleutnant! Knecht, geschwind, hole den Pfaffen! Oh weh, ich sollte gewiss zuvor beichten, ehe er mir den Rest gibt. Lieber Herr Vater, es ist nichts! Mir wird ganz grün und gelb vor Augen. Du leichtfertiger Gesell, soll ich dich finden, dass du mein Haus schändest? Tät ich dir Unrecht, wenn ich dir und dieser Vettel, die deine Hure geworden ist, den Hals breche? Oh, du Bestia, wie kann ich mich doch nur enthalten, dass ich dir nicht das Herz aus dem Leib herausreiße und zu kleinen Stücken zerhackt den Hunden da werfe? Oh! Ach, Vater! Herr Obriste, wir haben nichts Unehrliches miteinander zu schaffen gehabt, ich schwör's! Ich will... Halt dir das Maul und bleib im Bette liegen! So lernte Simplicius das Gefühl kennen, wie es einem Dieb ums Herz ist, den man erwischt hat, obgleich er noch nichts gestohlen. Dann kam der Pfarrer. Da seht, Herr Pfarrer, das schöne Spektakel, zu welchem ich euch zum Zeugen meiner Schand berufen muss. Herr Obrist... Ach, könnte ich dem Kerl den Hals brechen und meine Hände in Blut waschen? Herr Obristleutnant, sorgt, dass nichts Tödliches geschehe, so euch hernach reuen möchte. Ach. Braucht euer hohe Vernunft. Und bedenkt das Sprichwort, dass man zu geschehenen Dingen das Beste reden soll. Dies schöne junge Paar, das seinesgleichen schwerlich im Land hat, ist nicht das erste und auch nicht das letzte, so sich von den unüberwindlichen Kräften der Liebe meistern lassen. Zwar lob ich's nicht, sich auf diese Art zu verehelichen, aber gleichwohl hat dieses junge Paar hiedurch weder Galgen noch Rat verdient. Der Herr Obristleutnant auch keine Schand davon zu gewarten, wenn er nur diesen Fehler heimlich halten und verzeihen, seinen Konsens zu beider Verehelichung geben und diese Ehe durch den gewöhnlichen Kirchgang öffentlich bestätigen lassen wird. Was? Ich wollte sie eh morgigen Tags beide zusammenbinden und in der Lipp ertränken lassen. Oh, ihr müsst mir sie in diesem Augenblick kopulieren. Maßen ich euch deswegen holen lassen. Oder ich will sie alle beide wie die Hühner erwürgen. Es heißt Vogel, friss oder stirb. Zudem ist sie eine solche Jungfer, deren du dich nicht schämen darfst. Ja, wenn du dein Herkommen bedenkst, so bist du kaum wert hinzusitzen, wo sie ihre Schuhe hinstellt. Hierauf wurden wir von gemeldetem Pfarrer im Bett sitzend zusammengegeben. Und nachdem solches geschehen, aufzustehen und miteinander aus dem Haus zu gehen, bemüßiget. Lasst euch in Ewigkeit vor meinen Augen nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, Herr Schwervater, warum er alles so widersinns anstellt. Ja, so widersinns, Vater. Wenn andere Eheleute kopuliert werden, so führen sie die nächsten Verwandten schlafen. Er aber jagt mich nach der Kopulation nicht allein aus dem Bett, sondern auch gar aus dem Haus. Wahrlich, wenn dieser Brauch aufkommen sollte, so würden die Verehelichungen wenig Freundschaft mehr in der Welt stiften. Ob mir zwar dieser Poß grandige Grillen in Kopf brachte, so war ich doch so närrisch nit, meine Braut zu verschmähen. Ich hatte zwar die Liebste im Arm, hingegen aber tausenderlei Gedanken im Kopf, wie ich meine Sach heben und legen wollte. Ich wollte vor allen Dingen meines Schwervaters Freundschaft wiedergewinnen. Mit Hilfe des Kommandanten, der sich ob der komischen Umstände der Verheiratung schier zu Stücken lachen wollte, gelang es meinem Simplicius dann, den Schwiegervater und überhaupt die ganze Familie zu versöhnen. Problemzonengymnastik. Die schnelle Hochzeit war dem Simplicius schließlich ganz recht. Denn hätte man sie vorher öffentlich verkündet, dann hätten sich gewiss einige Schleppsäcke gefunden, die ihm ein verhinderliches Gewirr darin zu machen unterstanden. Denn er hatte unter den Bürgerstöchtern ein ganz halb Dutzend, die ihn mehr als allzu wohl kannten. Der Kommandant hatte praktischen Rat. Dieweil er ein junger, frischer Soldat ist, so wäre es eine große Torheit, wenn er mitten in jetzigen Kriegsläufen ein anders als das Soldatenhandwerk zu treiben vor die Hand nehme. Was mich anbelangt, so will ich ihm ein Fähnlein geben, wenn er will. Und auch dem Schwervater will ich eine Kompanie samt der Obristenleutnantstelle in meinem Regiment zusagen. Doch zuvor muss ich nach Köln, habe ich doch dort bei einem Kaufmann einen Schatz zur Verwahrung. Diesen muss ich zuvor holen, ehe ich schwedische Dienste annehme. Denn sollte man gewahr werden, dass ich dem Feind dienete, so werden sie mir zu Köln den Hintern weisen. So wird er sich nachgehend wieder mit seinem Schatz in hiesiger Festung einstellen und ein Fähnlein übernehmen. Der Kommandant sah einer Belagerung seiner Festung durch den kaiserlichen General von Götz entgegen. Daher bewarb er sich um gute Soldaten. Kaum über 8 Tage hatte ich mit meinem lieben Weib im Ehestand zugebracht, da ich in meinem Jägerkleid mit einem Feuerrohr über der Achsel von ihr meinen Abschied nahm. Ich schlich mich glücklich durch bis nach Köln, also dass mir keine Gefahr unterwegs aufstieß. Da ich nun nach Köln kam, kehrte ich bei meinem Jupiter ein, so damals ganz klug war. Oh, der Kaufmann, dem du das Deinige aufzuheben gegeben, hat bankrott gespielt und ist ausgerissen. Zwar sind deine Sache obrigkeitlich versiegelt, er ist auch zitiert worden, sich wieder einzustellen, aber man zweifelt an seiner Wiederkunft, weil er das Best so vorzubringen mit sich genommen. Bis nun aber die Sache erörtert wird, kann viel Wasser den Rhein hinunterlaufen. Ich muss sorgen, dass, weil ich einer feindlichen Garnison zugetan bin, ich verkundschaftet werde. Aber das meinige mutwillig hier zu lassen, das dünkt mich auch nicht ratsam zu sein. Ich will mich also hier in Köln aufhalten, bis die Sache erörtert wird und die Ursache meines Ausbleibens meiner Liebsten berichten. Ich will zu einem Prokurator gehen, der ein Notarius ist, und ihn bitten, mir mit Rat und Tat beizuspringen und mein Sach zu beschleunigen. Und so geschah es. Der Notarius nahm meinen Simplicius auch in die Kost und ging mit ihm zu der Stelle, die die Bankrottsachen bearbeitete. Dort wurde ihnen gesagt, sie müssten sich schon gedulden, weil die Sachen, davon die vorgelegte Handschrift sage, nicht alle vorhanden wären. Der Kostherr war ein Geizkragen, ein Filz. Und bei ihm und in der Stadt lernte Simplicius all die Krankheiten kennen, die Menschen plagen. Die Krankheit des Zorns, des Neids, der Spielsucht, des Müßiggangs und der Wollust, auch die Krankheit des übermäßigen Fressens und Saufens, der Hoffart, des Vorwitz, der Faulheit, Raffgier, des Eifers, Frevels, der Gebrechen der Lieb, sogar die Krankheit des übermäßigen Lachens. Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid. Zorn, Zank, Zwietracht. Rotten, Hass, Mord. Saufen, Fressen, Plündern. Der Kostherr mästet mich und die anderen Kostgänger auf Schwäbisch. Die Speisen sind nur halb gar. Das kommt ihm an zwei Orten zu Pass. Erstlich am Holz so erspart und dass wir nicht zu viel verdauen können. Überdies zählt er uns alle mundvoll in den Hals hinein und kratzt sich hintern Ohren, wenn wir recht füttern. Da setzt es schmale Bisslein. Sein Wein ist gewässert, der Käse steinhart, die Butter versalzen, das Obst mürbt, das Brot schwarz und altbacken, das Bier dünn und sauer. Meinem Magen, der zu den westfälischen Traktamenten gewöhnet ist, kommt das ganz spanisch vor. Donny Marcella. Gut. Monsieur Beaumont, dies Schreiben betrifft euch. Es schickt ein vornehmer Herr nach euch, der begehrt, ihr wollet gleich zu ihm kommen, er wolle euch sprechen und vernehmen, ob es euch nicht beliebe, seinen Sohn auf der Lauten zu informieren. Er bittet mich, euch zuzusprechen, dass ihr ihm diesen Gang nicht abschlagen wollet, mit sehr courtoisem Versprechen, euch diese Mühe mit freundlicher Dankbarkeit zu belohnen. Wenn ich euretwegen, Monseigneur Canard, jemand dienen kann, so werde ich mit meinem Fleiß nicht sparen. So ziehe er sich nur anders an und folge er dem Lakaien. Ich putzte mich ziemlich und folgte gedachtem Lakaien durch seltsame Umweg eine Stunde lang, bis wir gegen Abend vor einer Gartentür ankamen. Nachgehends in einem Lusthaus, so in einem Eck des Gartens stund. Paris? Und demnach wir einen langen Gang passierten, aber Paris? Klopfte er vor einer Tür, die von einer alten, adeligen Dame aufgemacht wurde. Nein, nein, nein, wieso Paris? War mein Simplici nicht gerade noch in Köln gewesen, bei jenem Geizkragen von Notarius, bei dem er logierte? Und der ihm beim Wiederfinden seiner Reichtümer helfen wollte? Ja, ja, schon, so recht. Aber obwohl wenig Zeit vergangen war, war vieles passiert. Er war gleichsam vom Simplicissimus zum Simplicius geworden, war seinem Alter näher gerückt. Auch seine Stimme hatte sich seinem gealterten Ich angenähert, die Jugendlichkeit abgelegt. Simplicius hatte also auf Bitten seines Kostherrn 2 junge adelige Herren nach Paris begleitet, hatte dort die Aufmerksamkeit des vornehmen Medikus Monseigneur Canard auf sich gezogen und unterrichtete jetzt dieses Monseigneurs Söhne im Lautenschlagen und sonstigen musikalischen Künsten. Ja, Monseigneur Canard war ihm sogar behilflich gewesen bei dem Versuch, brieflich mit seiner Liebsten, seinem Schwervater und dem Kommandanten von Lippstadt Kontakt aufzunehmen. Monseigneur Canard war sehr reich, also war er auch überaus hoffärtig, ging gleichsam täglich mit Fürsten um und äffte ihnen alles nach. Sein Haus war wie eines Grafen Hofhaltung, in welcher kein anderer Mangel erschien, als dass man ihn nicht auch einen gnädigen Herrn nennete. Ich besuchte mit ihm Kranke, half ihm auch stets in seinem Laboratorio Arzneien. Davon wurde ich ziemlich gemein mit ihm, wie er denn ohne das die deutsche Sprache gern redete. Einsmal sprach ich mit ihm über den Adel und die Ärzte. Will sich der Herr Doktor nicht wie andere Kavalier irgends Ämter kaufen und so vollkommen in den adeligen Stand treten? Nein, nein, nein, nein, nein. Wenn ich zu einem Fürsten komme, so heißt's, Herr Doktor, er setze sich nieder. Zum Edelmann aber wird gesagt, wart auf! Weiß aber der Herr Doktor nicht, dass ein Arzt dreierlei Angesichter hat? Das erste eines Engels, wenn ihn der Kranke ansichtig wird, das andere eines Gottes, wenn er hilft, das dritte eines Teufels, wenn man gesund ist und ihn wieder abschafft. Also währt solche Ehr nicht länger, als solange dem Kranken der Wind im Leib herumgeht. Wenn er aber hinaus ist und das Rumpeln aufhöret, so hat die Ehr ein End und heißt alsdann auch, Doktor, vor der Tür ist dein. Der Herr Doktor hat neulich etwas von einem Fürsten in den Mund genommen und demselben seinen Geschmack abgewinnen müssen. Na, ruhig. Ich wollte lieber 10 Jahre stehen und aufwarten, ehe ich eines anderen Kot versuchen wollte. Und wenn man mich gleich auf lauter Rosen setzen wollte. Mein Freund, das musste ich nicht tun. Sondern tat's gern. Damit, wenn der Fürst sähe, wie sauer mich's ankäme, seinen Zustand recht zu erkundigen, meine Verehrung desto größer würde. Und warum sollte ich dessen Kot nicht versuchen, der mir etlich 100 Pistolen dafür zu Lohn gibt? Ihr redet in der Sach wie ein Deutscher. Wenn ihr aber einer anderen Nation wäret, so wollte ich sagen, ihr hättet davon geredet wie ein Narr. Diesen gelinden Verweis steckte mein Simplicius gern ein. Hatte er doch in Monseigneur Canard einen weitaus besseren Kostherrn, als er zuvor in Köln einen gehabt. Simplicius wurde allgemein beliebt ob seiner Gesangs- und Lautenkünste. Ja, einmal sagte des Königs Zeremonienmeister zu ihm, es wäre immer schade, dass er die französische Sprache nicht könne. Sonst könne er wohl auch vor dem König und der Königin auftreten. Einmal spielte er sogar in einer Komödie vor hochgestelltem Publiko einen sehr zu Herzen gehenden Orpheus, erhielt großes Lob und wurde von dem Tag an der Beau Allemand genannt. Und sonderlich die Weiber zog er gewaltig, ihre Augen auf ihn zu wenden. Nun aber, um meinen Bericht wieder aufzunehmen, stund er vor der adeligen Dame, die ihn in einem mit köstlichen Tapeten behängten Zimmer empfing. Monsieur, wenn er etwas von den Kräften der Liebe weiß, dass nämlich solche die allertapfersten, stärksten und klügsten Männer überwältige und zu beherrschen pflege, so wird er sich umso viel, desto weniger verwundern, wenn dieselbe auch ein schwaches Weibsbild meistert. Er ist nicht seiner Lauten halber, wie man ihn und Monseigneur Canard überredet gehabt von einem Herrn, aber wohl seiner übertrefflichen Schönheit halber von der allervortrefflichsten Dame in Paris hierher berufen worden, die sich allbereits des Todes versiert, da sie nicht bald des Herrn überirdische Gestalt zu beschauen und sich damit zu erquicken das Glück haben sollte. Derowegen hat sie mir befohlen, dem Herrn als meinem Landsmann solches anzuzeigen und ihn höher zu bitten als Venus ihren Adonidem, dass er diesen Abend sich bei ihr einfinden und seine Schönheit genugsam von ihr betrachten lasse, welches er ihr verhoffentlich als einer vornehmen Dame nicht abschlagen wird. Madame, ich weiß nicht, was ich gedenken, viel weniger hierauf sagen solle. Ich erkenne mich nicht danach beschaffen zu sein, dass eine Dame von so hoher Qualität nach meiner Wenigkeit verlangen sollte. Überdas kommt mir in Sinn, wenn die Dame so vortrefflich und vornehm sei, als mir meine hochgeehrte Frau Landsmännin vorbracht, dass sie wohl bei früherer Tageszeit nach mir schicken dürfen und mich nicht erst hierher an diesen einsamen Ort bei so spätem Abend hätte berufen lassen. Warum hat sie nicht befohlen, ich solle strackswegs zu ihr kommen? Madame, sollte ich merken, dass man mir verräterisch mit bösen Tücken an Leib wollte kommen, so würde ich vor meinem Tod meinen Degen noch zu gebrauchen wissen. Sachte, mein hochgeehrter Herr Landsmann, erlasse diese unnötigen Gedanken aus dem Sinn. Die Weibsbilder sind seltsam und vorsichtig in ihren Anschlägen, dass man sich nicht gleich anfangs so leicht darein schicken kann. Wenn diejenige, die ihn über alles liebet, gern hätte, dass er Wissenschaft von ihrer Person haben sollte, so hätte sie ihn freilich nicht erst hierher, sondern den geraden Weg zu sich kommen lassen. Dort auf dem Tisch liegt eine Kappe. Die muss der Herr ohne das aufsetzen, wenn er von hier aus zu ihr geführt wird, weil sie auch so gar nicht will, dass er den Ort wissen solle, geschweig bei wem er gesteckt. Bitte und ermahne demnach den Herrn so hoch, als ich immer kann. Er erzeige sich gegen diese Dame sowohl, wie es ihre Hoheit als ihre gegen ihn tragende, unaussprechliche Liebe meritiert. Da er anders gewärtig sein will zu erfahren, dass sie mächtig genug sei, seinem Hochmut und Verachtung auch in diesem Augenblick zu strafen. Wird er sich aber der Gebühr nach gegen sie einstellen, so sei er versichert, dass ihm auch der geringste Tritt, den er ihretwegen getan, nicht unbelohnt verbleiben wird. Nun denn, mein hochgeehrte Frau Landsmännin, wenn ihm denn so sei, wie sie mir vorgebracht, so vertraue ich meine Person ihrer angeborenen teutschen Redlichkeit, der Hoffnung, sie werde nicht zulassen, viel weniger selbst vermitteln, dass einem unschuldigen Teutschen ein Untreu widerfahre. Sie vollbringe, was ihr meinetwegen befohlen ist. Die Dame, von der sie mir gesagt, wird verhoffentlich keine Basiliskenaugen haben, mir den Hals abzusehen. Ei, behüt Gott, es wäre schad, wenn ein solcher Leib, mit welchem unsere ganze Nation prangen kann, jetzt schon sterben sollte. Er wird mehr Ergötzung finden, als er sich seinen Tag niemals einbilden dürfen. Jean et Pierre! Herr, was ist das? Man muss sich so nicht fürchten, wenn man zum Frauenzimmer geht. Sie streifte mir eine schwarze Kappe von Sammet über den Kopf und führte mich durch seltsame Weg an der Hand, begleitet von zwei Männern mit Pistolen. Ich musste etwa nach einer halben Viertelstunde eine kleine steinerne Stiegen steigen. Da tat sich ein klein Türlein auf, folgends etliche Staffeln wieder hinab, eine Windel steigen hinauf, allda sich etwa 6 Schritt weiters eine Tür öffnet. Als ich endlich durch solche kam, zog mir die Alte die Kappe wieder herunter. Da befand ich mich in einem Saal, der da überaus zierlich aufgeputzet war. Das Bett, so darinnen stund, war mit Umhängen von goldenen Stücken geziert. In der Mitte stand der Tisch prächtig gedeckt, und bei dem Feuer befand sich eine Badewanne, die wohl hübsch war, aber meinem Bedünken nach schändet sie den ganzen Saal. Nun willkommen, Herr Landsmann. kann er noch sagen, dass man ihn mit Verräterei hintergehe? Er lege nun allen Unmut ab und er zeige sich wie neulich auf dem Teatro, da er seine Eurydike wieder von Plutone erhielt. Ich versichere ihn, er wird hier eine schönere antreffen, als er dort eine verloren. Madame, es ist einem Durstigen wenig geholfen, wenn er bei einem verbotenen Brunnen sitzt. Ach, in Frankreich ist man nicht so missgünstig, dass man einem das Wasser verbietet, sonderlich, wo dessen im Überfluss ist. Madame, Sie sagt mir wohl davon, wenn ich nicht schon verheiratet wäre. Possen, man wird euch solches heute Nacht nicht glauben, denn die verehelichten Kavalier ziehen selten nach Frankreich. Und ob dem gleich so wäre, kann ich doch nicht glauben, dass der Herr so albern sei, eher Durst zu sterben, als aus einem fremden Becher zu trinken. Alle? Dieweil zog mir eine adelige Jungfer Schuh und Strümpfe aus, die ich überall im Finstern besudelt hatte, wie denn Paris ohne das eine sehr kotige Stadt ist. Gleich hierauf kam ein Befehl, dass man mich baden sollte. Ich wollte mich schämen und mich vor der Alten nicht nackend sehen lassen, aber es half nicht. Ich musste mich von ihr ausreiben lassen. Nach dem Bad wurde mir ein zartes Hemd gegeben und ein kostbarer Schlafpelz von feilblauem Taffet angelegt. Also, dass ich dort saß, zu protzen wie der Herzkönig. Indessen traten drei heroische Damen in den Saal, welche ihre alabasterweißen Brüste zwar ziemlich weit entblößt trugen, vor den Angesichtern aber ganz vermaskiert. Oh. Ich konnte nur erraten, welche die vornehmste unter ihnen gewesen. Viel weniger, welcher ich zu dienen da war. Oh. Nun, welche unter diesen dreien hält der Herr für die schönste? Ich kann darunter keine Wahl sehen. Warum? Ich kann sie nicht recht sehen, doch so viel ich sehe, sind alle drei nicht hässlich. Meine Alte verdolmetschte und log noch dazu, ich hätte gesagt, ein jeder Mund wäre 100.000 Mal küssenswert. Darauf wünschten mir die Damen eine gute Nacht und gingen ihres Wegs. Und wo muss ich schlafen? Er muss bei mir in gegenwärtigem Bett vorlieb nehmen. Oh, oh. Das Bett ist gut genug, wenn nur auch eine von den dreien darin läge. Es wird euch fürwahr heute Nacht keine von ihnen zuteil, denn... Oh. Madame, hören Sie auf zu schwätzen und verschwinden Sie. Gute Nacht. Oh, wer liegt denn da in dem Bett? Ich will doch gleich sehen. Herr! Wenn ihnen ihr Kopf lieb ist, so unterstehe er sich dessen nicht, was er im Sinn hat. Er lege sich und sei versichert, da er mit Ernst sich bemühen wird, diese Dame wider ihren Willen zu sehen, dass er nimmermehr lebendig von ihnen kommt. Einstweilen, au revoir, Monsieur. Allez, Monsieur Boilemont, geschlaf, mein Herz. Komm, rieg zu mir. Komm, komm. Ja. Sobald ich hinzukam, fiel sie mir um den Hals, bewillkommnete mich mit vielen Küssen und biss mir vor hitziger Begier schier die Unterlefzen herab. Ich gedachte zwar heim an meine Liebste, aber was half's? Ich war leider ein Mensch und fand eine solche wohlproportionierte Kreatur von solcher Lieblichkeit, dass ich wohl ein Block hätte sein müssen, wenn ich keusch hätte davonkommen sollen. Auf diese Art brachte er 8 Tage und Nächte dort zu. Und es ist wohl möglich, dass auch die anderen drei schönen Frauen sein Bett teilten. Nach dieser Zeit wurde mein Simplicius in Ehren und heimlich entlassen und erhielt noch 200 Pistolen dazu.

der meinen Profosen mehr Arbeit geben kann als sonst eine ganze Kompanie, so dass ich von ihm glauben muss, er könne in keinem Wasser ersaufen. Ich wünsche Glück ins Feld. Glück zu, Bruder, Glück zu! Je größer der Schalk, je größer das Glück! Simplicius erhielt zwei neue Pferde und ritt mit seinem Herzbruder freudevoll zur Festung hinaus. Der wollte ihm auch zu einer Offiziersstelle bei der Armee verhelfen. Doch in der folgenden Zeit wurde Simplicius wieder leichtsinnig, verlor seine Pferde, trieb sich durchs Elsass, durch den Schwarzwald, das Breisgau, und Herzbruder ließ ihn zappeln, in der Hoffnung, Simplicius würde sein Leben ändern und es verstehen, sich besser vorzusehen. Doch Simplicius begehrte solches nicht, und so fiel er unter die Merode-Brüder, plündernd durchs Land marodierende Soldaten, führungslose Haufen. Sie wachen nicht, sie schanzen nicht, sie stürmen nicht und kommen auch in keine Schlachtordnung, und sie ernähren sich doch. Er war dabei, als Breisach belagert wurde. Da musste er dann wie andere Musketierer Tag und Nacht wachen und schanzen. Im Übrigen aber war es lausig bei mir bestellt, weil je zwei oder drei aufeinander saßen. Der Beutel war leer, Wein, Bier und Fleisch ein Rarität, Äpfel und halb Brot genug mein bestes Wildbret. Ui, Simplici, meinst du wohl auch, es geschehe dir Unrecht, wenn dir einer wieder wettspielte, was du zu Paris begangen? Ich quälte mich wie ein eifersüchtiger Hahnrei, da ich doch meinem Weib nichts als Ehr und Tugend zutrauen konnte. Ich schrieb auch auf der Post nach Lippstadt und erhielt vom dortigen Obristen und meinem Schwervater, dass sie durch ihre Schreiben an den Fürsten von Weimar zur Wege brachten, dass mich mein Kapitän mit einem Pass laufen lassen musste. So marschierte ich mit einem guten Feuerrohr das Breisgau hinunter. Als ich aber bei Endingen vorbeipassiert, geschah ein Schuss nach mir, sodass mir die Kugel den Rand am Hut verletzt. Leg dein Gewehr ab! Bei Gott, Landsmann, dir zu gefallen nicht! Ich zog den Hahnen über. Er aber eilete mit einem Ding von Leder, das mehr einem Henkersschwert als Degen gleichsah, auf mich zu. Ich schlug an und traf ihn an die Stirn, dass er herumdurmelte und zu Boden fiel. Dann sprang er wieder unversehens auf die Füße. Bald lag er oben, bald ich. Und im Hui kamen wir wieder auf die Füße, so aber nicht lang dauerte, weil jeder des anderen Tod suchte. Das Blut, so mir häufig zu Nas und Mund herauslief, spie ich meinem Freund ins Gesicht, weil er so hitzig begehrte. Das war mir gut, denn es hinderte ihn am Sehen. Also zogen wir einander bei anderthalb Stunden im Schnee herum. Davon wurden wir so matt, dass allem Ansehen nach des einen Unkräften, des anderen Müdigkeit allein mit den Fäusten nicht völlig überwinden, noch einer des anderen aus eigenen Kräften und ohne Waffen vollends zu Tode hätte bringen können. Wir hatten einander fast tödlich abgemattet. Bruder, hör auf, ich ergeb mich dir zu einem. Du solltest mich anfänglich haben passieren lassen. Was hast du mehr, wenn ich gleich sterbe? Und was hättest du gehabt, wenn du mich hättest niedergeschossen? Das siebte Mal, ich kein heller Geld bei mir hab. Ich bitte um Verzeihung. Ach, ich will Frieden halten und ein treuer Freund und Diener sein. Und alles, was geschehen soll, vergessen. Wir gaben einander die Hand dass alles, was geschehen, vergessen sein sollte. Und verwunderte sich ein jeder über den anderen, dass er seinen Meister gefunden. Ich hätte ihm aber weder geglaubt noch vertraut, wenn mir seine verübten, leichtfertigen Handlungen bekannt gewesen wären. Er hatte von meinem Schuss eine Großbeul an der Stirn und ich hatte mich sehr verblutet. Bruder, ich habe unweit der Straße in einem abgelegenen Häuslein ein gut Fleisch und einen Trunk zum Besten. Komm! Ich ließ mich überreden und ging mit ihm. Unter 1000 Kerl hätte kein einziger das Herz gehabt, mit einem solchen, der ihn erst als Mörder angegriffen, an ein unbekannt Ort zu Gast zu gehen. Wir kamen zu einem abgelegenen Tagelöhnerhäuslein, allwo ein Bauer ihn gegen Geld versorgte. Der Bauer brachte gebackenen Kalbsschlägel und ein Fässlein mit Wein und ging dann fort. Was Volks bist du? Ich hab diesmal keinen Herrn, sondern kriege für mich selbst. Und du? Ich bin vormals weimarisch gewesen, hab nun meinen Abschied genommen und bin gesonnen, mich nach Haus zu begeben. Und wie heißest du? Simplicius. Was? Nein. Heißt du nicht auch Simplicissimus? Ja, der ist ein Schelm, der seinen Namen verleugnet. Wie aber heißt du? Ach, Bruder, so bin ich Olivier. Ach, den du wohl vom Magdeburg wirst gekannt haben. Ach, ich bitte dich um Verzeihung, dass ich dir damals so übel getan. Eine seltsame Zusammenkunft. Ich verwundere mich. Das ist mir seltsam, dass wir beide uns so verändert haben. Sintemal ich aus einem Sekretario ein Strauchdieb, du aber aus einem Narren zu einem so tapfern Soldaten worden. Ich betreib jetzt diese Freibeuterei schon lang und ich gedenk auch nicht aufzuhören, bis ich meinen Beutel rechtschaffen gespickt habe. Bruder, du lebst in einem gefährlichen Stand. Und wenn du über solcher Rauberei ergriffen würdest, wie meinst du wohl, dass man mit dir umging? Ich höre wohl, dass du noch der alte Simplicius bist. Du musst wissen, dass die Herren von Nürnberg keinen henken lassen. Sie haben ihn denn. Gesetzt aber, du werdest nicht ertappt, so ist dennoch ein solch Leben das Allerschändlichste von der Welt, dass ich nicht glaube, dass du darin zu sterben begehrest. Mein tapferer Simplici. Ich versichere dich, dass die Räuberei das alleradeligste Handwerk ist, das man in dieser Zeit auf der Welt haben kann. Sag mir, wie viel Königreich und Fürstentümer sind nicht mit Gewalt erraubt und zu Wegen gebracht worden? Du wirst keine anderen als arme und geringe Dieb haben henken sehen. Wo hast du jemals eine vornehme Standsperson durch die Justitiam strafen sehen? Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Wird doch auch kein Wucherer gestraft, der diese herrliche Kunst heimlich treibt unter dem Deckmantel christlicher Lieb? Warum denn sollte ich strafbar sein, der ich solche öffentlich auf gut altdeutsch ohne einzige Bemäntelung und Gleisnerei übe? Ich fechte und wag mein Leben darüber, wie die alten Helden. Weiß auch, dass diejenigen Hantierungen, dabei der, so sie treibt, zugelassen sind. So folgt unwidersprechlich, dass mir's billig und erlaubt sei, diese Kunst zu üben. Ich weiß gleichwohl, dass es wieder das Gesetz der Natur ist, das da nicht will, dass einer einem anderen tun solle, dass er nicht will, dass es ihm geschehe. Und letztlich ist es auch wieder Gott, so das Vornehmste ist, weil er keine Sünde ungestraft lässt. Ach, du bist noch Simplicius, der den Machiavellum noch nicht studiert hat. Könnte ich aber auf solche Art eine Monarchie am aufrichten, so wollte ich sehen, wer mir alsdann viel da wieder predigte. Olivier, ach, Simplici. Hier bei Weißbrot und gebraten Kalbsschlägel, einem guten Trunk Wein, an einer warmen Stube ist doch besser als vor Breisach in den Laufgräben. Ja, das wohl, wenn man solch Leben mit gewisser Sicherheit und bessern Ehren zu genießen hätte. Sind denn die armen Teufel in den Laufgräben sicherer als wir? Mein lieber Simplici. Ich sehe zwar wohl, dass du deinen Narrenkapp abgelegt, hingegen aber deinen närrischen Kopf noch behalten hast, der nicht begreifen kann, was gut oder bös ist. Und wenn du ein anderer als derjenige Simplicius wärest, der nach des alten Herzbruders Wahrsagung meinen Tod rächen solle, so wollte ich dich bekennen lehren, dass ich ein edler Leben führe als ein Freiherr. Bruder, hast du ein so edel glückselig Leben, wie du vorgibst? So mache mich deiner Glückseligkeit auch teilhaftig. Sintemal ich eines guten Glücks hoch vonnöten. Bruder, sei versichert, dass ich dich so hoch liebe als mich selbsten. Und dass mir die Beleidigung, die ich dir heute zugefügt, viel wert tut als die Kugel, damit du mich an meine Stirn troffen. Wenn dir's beliebt, so bleibe bei mir. Hast du aber keine Lust, bei mir zu sein, so will ich dir ein gut Stück Geld geben und begleiten, wohin du willst. Damit du aber glaubst, dass mir diese Worte von Herzen gehen, so will ich dir die Ursache sagen, warum ich dich so hochhalte. Schaue, der alte Herzbruder hat mir vor Magdeburg diese Wort geweissagt. Olivier, siehe unseren Narren Simplici an, wie du willst. So wird er dennoch durch seine Tapferkeit dich erschrecken und dir den größten Possen erweisen, der dir dein Lebtag je geschehen wird. Er wird dir nicht allein dein Leben schenken, so in seinen Händen gestanden, sondern er wird auch ein Zeitlang hernach an dasjenig Ort kommen, wo du erschlagen wirst. Daselbst wird er glückselig deinen Tod rächen. Gleich wie ein Teil davon schon erfüllet, also zweifle ich nicht, dass das Übrige von meinem Tod auch im wenigsten fehlschlagen werde. Aus solcher Rach nun, mein liebster Bruder... Trau dir der Teufel, ich nicht. ...muss ich schließen, dass du mein getreuer Freund seist. Nehme ich Geld von dir auf den Weg, so möchtest du mich erst recht niedermachen. Denn dafern du nicht wärest, so würdest du solche Rach auch nicht über dich nehmen. Bleib ich bei dir, so muss ich sorgen, ich dürfte mit dir gevierteilt werden. Jetzt sag mir auch, was du zu tun gesinnet seiest. Ich will mich ein paar Tage bei dir aufhalten, zu sehen, ob ich solche Art zu leben gewöhnen kann. Gefällt mir's, so sollst du beides, einen getreuen Freund und guten Soldaten an mir haben. Gefällt's mir nicht, so ist allzeit gut voneinander scheiden. So wollen wir denn in Gottes Namen am Morgen am Tag hinaus zu sehen, was etwa zu bekommen sein mag. Doch, so sag ich, der Grimmelshausen, der Simplici Gedanken, wenn er auf die Räuberei geht, sind andächtiger als das Olivier in der Kirchen. Er folgte dem Olivier in ein Dorf, wo keine lebendige Kreatur zu sehen war. Dort stiegen sie auf einen Kirchturm, wo der Olivier Wein und Fleisch gelagert hatte, weil er von dort auf gute Beute zu lauern gedachte. Ach Gott, soll ich denn in deinem hochheiligen Namen auf die Räuberei gehen? O getreuer Gott, was wird endlich aus mir werden, wenn ich nicht umkehre? Ach, hemme meinen Lauf, der mich so richtig zur Hölle bringt, da ich nicht Buß tue. Olivier, aber willst du einen solch heiligen Ort, der Gott gewidmet ist, dergestalt beflecken? Was beflecken? Die Kirchen, da sie reden könnten, würden gestehen, dass sie dasjenige, was ich in ihnen begehe, gegen die Laster, so hiebevor in ihnen begangen worden, noch für gar gering aufnehmen müssten. Wie mancher und wie manche, die seit Erbauung dieser Kirche in sie eingetreten sind, unter dem Schein, Gott zu dienen, sind doch nur herkommen, ihre neuen Kleider, ihre schöne Gestalt, ihre Vortrefflichkeit und sonst so etwas sehen zu lassen. Und meinst du nicht? Es werden auch von denjenigen in die Kirche begraben, die Schwert, Galgen, Feuer und Rad verdient hätten? Dies musst du doch noch wissen, dass die Menschheit allein in ihrem Leben die Kirchen mit Lastern beschmutzen, sondern auch nach ihrem Tod dieselbe mit Eitelkeit und Torheit erfüllen. Du wirst in den Grabsteinen und Epitaphien sehen, wie diejenigen noch prangen, die doch die Würm schon längst gefressen. Ist's billig, dass mancher Reiche in die Kirche um ein Stück Geld begraben wird, sein oder seiner Freundschaft Hoffa zu bezeugen, und dass hingegen der Arme, der doch sowohl ein Christ als jener, so nichts zu geben hat, außerhalb in einem Winkel verscharret werden muss? Das ist also kein Wunder, dass sich die Bauern diesen Krieg über an etlichen Orten aus den Kirchen wie aus Festungen um das ihrige gewehrt. Warum sollte mir nicht erlaubt sein, mir sage ich als einem Soldaten, dass ich mein Handwerk in der Kirche treibe? Mein Simplicius hätte dem Olivier gern geantwortet, aber er sagte nichts über die Leute, die die Kirchen verunehren. Vielmehr fragte er den Olivier nach dessen Leben aus. Und er erzählte, er sei eines reichen Kaufmanns Sohn, im Überfluss groß geworden, hätte in Lüttich, statt zu studieren, Umgang mit allerlei Spitzbuben gehabt, ein Leben voll von Bubenstücken und Lastern. Wie er dann in Räuber- und Mörderkreise geriet, sich schließlich als Soldat anwerben ließ und durch einen Glückszufall zum Schreiber wurde. Ja, er machte sich gar Hoffnung auf den Posten des Sekretarius, aber... Weil der junge Herzbruder meinem Obristen so gar ans Herz gewachsen war und mir vorgezogen wurde, trachtet ich, ihn aus dem Weg zu räumen. Ich wurde so ungeduldig, dass ich mich von unserem Profosen so fest als Stahl machen ließ, des Willens mit dem Herzbruder zu duellisieren und durch die Kling hinzurichten. Aber er gab mir dann den Rat, dass ich etwas in Gegenwart des Herzbruders stehlen und ihm solches zustellen sollte. Ich folgte, nahm bei des Obristen Kindtauf seinen übergüllten Becher und gab ihm den Profosen, mit welchem er dann den jungen Herzbruder abgeschafft hat. Als du dich dessen noch wohl zu erinnern wirst wissen. Du hast ihm damals... Du! Oh! Mir wird grün und gelb vor den Augen. Aber ich muss mir mein Anliegen verbeißen und keine Rache vornehmen, damit er es nicht merke. Oh. Ist schon gut. Erzähl weiter. Und der Olivier erzählte, wie er sich zu einem tapferen Soldaten mauserte. Korporal wurde bei den Schwedischen, wie er aber zu den Kaiserlichen wollte und aus diesem Grund 7 seiner Kameraden ins Elend und in den Tod brachte. Wie er darauf nach Werl kam, dort auf den grünen Jäger stieß, der ihm in die Quere kam und der ihn zum Duell herausforderte, dem er, Olivier, aber schmählich aus dem Wege ging. Wie er es darauf mit allen, den Kaiserlichen, den Schwedischen und den Hessischen, verspielte und als Marodeur durch die Lande zog, sich mit Spielen und Stehlen ernährte und endlich begann, für sich selbst zu kriegen. Wie du denn siehst, dass ich tue. Und sei versichert, Bruder, dass ich seit Hero manchen stolzen Kerl niedergelegt und ein herrlich Stück Geld prosperiert habe. Gedenke auch nicht aufzuhören, bis dass ich sehe, dass ich nichts mehr bekommen kann. O göttliche Vorsehung! Sollte dieser Unmensch gewusst haben, dass ich der Jäger von Soest gewesen, so hätte er mir gewisslich wieder eingetränkt. Und obzwar des Herzbruders Wahrsagungen gemeinlich unfehlbar einzutreten pflegten, so müsste es dennoch seltsam hergehen, dass ich eines solchen Menschen Tod, der Galgen und Rad verdient hätte, rächen sollte. Oh, da! Schaue! Als ich eben anfing, auch meinen Lebenslauf zu erzählen, sahen wir eine Kutsche samt 2 Reutern das Land heraufkommen. Wir stiegen vom Kirchturm und Olivier legte mit einem Schuss gleich den einen Reuter. Der andere ging durch. Und indem ich mit überzogenem Hahnen den Kutscher halten und absteigen gemacht, sprang Olivier auf ihn dar und spaltete ihm mit seinem breiten Schwert den Kopf voneinander bis auf die Zähne hinunter. Wollte gleich darauf auch das Frauenzimmer und die Kinder metzen, die in der Kutsche saßen. Nein, Olivier! Wofern du solches ins Werk setzen willst, musst du mich zuvor erwürgen. Ach, du närrischer Simplici. Ich hätte mein Tage nicht gemeinet, dass du ein so heilloser Kerl wärest, wie du dich anlässt. Bruder, was willst du die unschuldigen Kinder zeihen? Wenn's Kerl wären, die sich wehren können, so wär's ein anderes. Was, ich kenne diese jungen Blutsauger wohl. Ihr Vater ist ein rechter Schindhund und der ärgste Wamsklöpfer. Er ließ sich endlich erweichen. Es waren aber eines Majors Weib, ihre Magd und drei schöne Kinder, die mich von Herzen dauerten. Diese sperrten wir in einen Keller, auf dass sie uns so bald nicht verraten sollten. Wir plünderten die Kutschen und ritten mit 7 schönen Pferden in Wald, wo er am dicksten war. Da sah ich, ohnweit von uns, einen Kerl stockstill an einem Baum stehen. Oh, sieh dort, sehen wir uns vor. Ha, Narr, es ist ein Jud, den hab ich hingebunden. Der Schelm ist aber längst erfroren und verreckt. Hat mir viel schöne Dukaten gebracht. Sieh her, ich dreh ihm das Kinn und... Ihm rollen noch etliche Dukaten das Maul heraus. Oh, da ist noch mehr in seinem Maul. 12 Dublonen und einen kostbaren Rubin. Diese Beute hab ich dir zu danken, Simplici. Ich schenk dir den Rubin. Oh, in was für einem gefährlichen Stand ich lebe. Soll ich mich auf ein Pferd setzen und durchgehen? Aber nein, Olivier möchte mich bei der Arbeit ertappen und niederschießen. Oder ich würde für einen Weimarischen erwischt und als überzeugter Mörder aufs Rad gelegt. Ach, ich selbst habe ja die Kutsch aufgehalten und bin Ursach gewesen, dass der Kutscher so erbärmlich ums Leben kommen und die Weibsbilder und unschuldigen Kinder im Keller versperrt worden. Ach, ich hab's verdient, dass ich in Gesellschaft dieses Erzmörders in die Hände der Justiz gerate und meinen billigen Lohn empfange. Trotz seiner Gewissensbisse zog mein Simplicius weiter mit dem wüsten Olivier durch die Lande. Sie kamen zu einem Wirt an der äußersten Grenze der Schweizer, allwo sie edelmännisch bankettierten, und Simplicius ließ sich die guten Waldforellen und köstlichen Krebs daselbst wohl schmecken. Nach etlichen Tagen kamen sie wieder zu dem Häuslein, dahin ihn der Olivier anfänglich geführt hatte. Bruder, ich mag das Teufelsgeld nicht mehr allein auf meinem Leib herumschleppen. Du wirst dich damit bemühen müssen, bis ich einmal Feierabend mache und wir beide genug haben. Das Donnergeld, oh, hat mir Beulen auf den Leib gedrückt. Bruder, hättest du so wenig wie ich, so würde es dich nicht drücken. Was mein ist, das ist auch dein. Und was wir ferner miteinander erobern, soll gleiche Part gelten. Ich sehe, das Gold ist gar unbequem gepackt. Ich will dir's also einnähen, dass einen das Tragen nicht halb so sauer ankommt. Ich ging mit ihm zu einem hohlen Eichbaum, allda er Scher, Nadel und Faden vermochte. Da machte ich mir und ihm ein Skapulier oder Schulterkleid aus einem Paar Hosen und versteppte darin manchen schönen roten Batzen. Es war nicht anders, als ob wir vorn und hinten mit Gold bewaffnet gewesen wären. Wir gingen wieder nach unserem Logiment, darin wir kochten und uns erwärmten, als... Gebt euch gefangen! Ha! Ich werd dir... 6 Musketier samt einem Korporal mit fertigem Gewehr und aufgepassten Lunten kamen ins Häuslein. Aber Olivier antwortete ihnen gleich mit ein paar Kugeln, durch welche er 2 zu Boden fällt. Ich erledigte den 3. und beschädigte den 4. Darauf wischte Olivier mit seinem notfesten Schwert von Leder und hieb den 5. von der Achsel bis auf den Bauch hinunter. Indessen schlug ich den 6. mit meinem umgekehrten Feuerrohr auf den Kopf, dass er alle 4 von sich streckte. Einen solchen Streich kriegte Olivier von dem 7., dass ihm das Hirn herausspritzte. Ich aber traf denselben, der es getan, wiederum dermaßen, dass er gleich seinen Kameraden am Totenreihen Gesellschaft leisten musste. Als der Beschädigte, den ich anfänglich getroffen, dieser Püff gewahr wurde und sah, dass ich ihm mit umgekehrtem Rohr auch ans Leder wollte, warf er sein Gewehr hinweg und fing an zu laufen, als ob ihn der Teufel selbst gejagt hätte. Und dieses Gefecht währte nicht länger als eines Vaterunsers Länge, in welcher kurzen Zeit diese 7 tapferen Soldaten ins Gras bissen. Da nun solcher Gestalt mein Simplicius allein Meister auf dem Platz blieb, beschaute er den Olivier, ob er vielleicht noch einen lebendigen Atem an sich hätte. Da er ihn aber ganz entseelt fand, dünkte ihn ungereimt zu sein, einem toten Körper so viel Gold zu lassen, dessen er nit vonnöten, zog ihm deswegen das Güldenfell ab, nahm des Oliviers Muskete und Schwert zu sich und machte sich aus dem Staub. Und somit ist der dritte Teil meiner Erzählung, das dritte Element, beendet. Der abenteuerliche Simplicissimus nach dem Roman von Hans-Jakob Christoffel von Grimmelshausen. Hörspielbearbeitung in vier Elementen von Hans-Gerd Krogmann. Sie hörten das dritte Element, Erde, Freund und Feind. Es spielten Grimmelshausen, Rolf Beusen, Simplicius Simplicissimus, Felix von Manteuffel und Jens Wawrczeck, Monseigneur Canard, Jürg Löw, Adelige Dame, Christa Berndl, Olivier, Friedrich Karl Praetorius, Jupiter, Gerd Baltus, Wahrsagerin, Heidemarie Rohweder, Kommandant von Lippstadt, Matthias Lange. In weiteren Rollen Klaus Barner, Reinhard Virchow, Melanie Fouché, Peter Fricke, Rudolf Guckelsberger, Markus Grube, Wolfgang Hinze, Matthias Ponier, Elmar Roloff, Sarah Sommerfeld, Klaus Weiß, Dieter Wien und Werner Wölbern. Musik: Johann Sebastian Bach, Luciano Berio, Heinrich Ignaz Franz von Bieber, Lucien Boyer, John Dowland, Andreas Hammerschmidt, Karl Amadeus Hartmann, Charles Köchlin, Anatol Konstantinovich Ljadov, Matthew Locke, Marin Marais, Felix Mendelssohn Bartholdy, Olivier Messiaen, Michael Praetorius, Maurice Ravel, Jean-Ferry Rebel, Wolfgang Riem, Johann Rosenmüller, Anton Webern und Jan Dismas Zelenka. Technik: Klaus Hoeneß und Renate Tiffert. Regieassistenz: Nana Us. Regie: Hans-Gerd Krogmann. Produktion: Südwestrundfunk 2000.